Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Nigga, Schock ist der High, Schock ist der High, okay, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High, Schock ist der High. Schock ist der High, okay. Jetzt zerfleische dich, mach dich nicht lächerlich, kleine Bitch. Nichts an dir ist gefährlich, einfach erwerblich, ne Peinlichkeit. Ich zerfetz dich kinderleicht mit einer Leichtigkeit wie das kleine Einmalein. Schock ist der High, ich bin zurück. Ach, es ist vorbei, eure Huren so Rapper landen in meinem Gewässer. Ich bin der Rapper-Fresser. Eure Idole sind nur dumme Schwätzer, die ich locker wegbrette. Ich zerficke meine Gegner, habe keine Konkurrenz, hab sie einfach weggedrängt. Der härteste Assoziate gibt sich wieder die Ehre, Furze. Ach, ich hab noch die alten Werte, guck mir zu, wie ich euch eine nacheinander einfach entferne, ohne Probleme umlege, weil ich gerade bin und nicht rumrede. Bei mir gibt es keine Internet-Kinder-Rap. Ach, solche Scheiße wird von mir radikal weggeslippt. Die Huren werden im Wald verschleppt. Nuttensohn, Shark is back. Nuttensohn, Shark is back. Shark is der High, Shark is der High, okay, Shark is der High, Shark is der High, okay, Shark is der High, Shark is der High, okay, Shark is der High, Shark is der High, okay, Shark is der High, Shark is der High, Shark is der High, Shark is der High, okay, Shark is der High, Shark is der High, Shark is der High, okay. Ich quäle Rapper nur zum Zeitvertreib, weil ihr kleine lustige Goldfische seid. Mir egal wie breit ihr seid, ihr bekommt von mir kein Mitleid. Ich bin sogar dafür, dass jeder eurer Mütter weint und jeder Rapper nach Gnade schreit. Aber leider nein, ich kenne keine Gnade, keine Skrupel, keine Reue, wenn ich dir mit blanker Faust in deine Fresse einschlage. Ich bin der High, extrem gewaltbereit. Es wird langsam Zeit, dass euch mal einer eure Grenzen zeigt. Ich bin der Beweis, dass Rap doch wirklich Straße ist. Eure Images werden einfach zerbrochen. Es gibt keinen Kopf, ich knipse dir voll drauf. Im Blut rauscht dein Licht aus. Lass hier dir die Übel aus. Wenn du übertreibst, bist du so früh genug. Schau, mein Motto, nicht lange quatschen, einfach zuhauen. Ich lasse dich meine Basic hauen. Nutte, guck wie ich deutsche Rapper einfach anspucke. Guck wie ich deutsche Rapper einfach anspucke. Der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay, Shark ist der High, Shark ist der High, okay.